Dann hörte ich lange nichts von Klaus Bade. Offenbar schwieg er zu meinem Buch. Als er dann das Jahresgutachten 2011 vorstellte, meldete Spiegel Online, dass er die Abwanderung qualifizierter Migranten aus Deutschland beklagte und dafür das Buch von Thilo Sarrazin verantwortlich machte. Bades Kritik an mir beherrschte die Berichterstattung über das Gutachten. Sie wurde in den Printmedien vielfältig wiederholt und bei Anne Will am 17. April zum Gegenstand eines Einspielfilms. Ich antwortete dort: Es ist vollständig lächerlich und eines Bade unwürdig, die vom Sachverständigenrat beklagte Nettoabwanderung qualifizierter seit Mitte der 90er Jahre mit meinem Buch in Verbindung zu bringen, das im Herbst 2010 erschien. Klaus Bade schrieb mir daraufhin und erklärte, er sei falsch wiedergegeben worden. Er habe nur ausdrücken wollen, dass mein Buch möglicherweise in Zukunft eine negative Auswirkung auf das Wanderungsverhalten qualifizierter Migranten haben könne. Nach einem Vortrag in Köln zum Thema »Rückkehr zur Vernunft – Integration in Deutschland vor und nach Sarrazin«, den er am 3. Mai gehalten hatte, schrieb er mir erneut und distanzierte sich von Pressemeldungen, er habe dort vom »Brandstifter Sarrazin« gesprochen. Vielmehr habe er mich immer differenziert und respektvoll behandelt. Ich glaube Klaus Bade, dass er das so empfindet. In einem Punkt allerdings unterscheiden wir uns. Ich halte es nicht für schädlich und integrationsfeindlich, sondern für geboten und für einen Dienst an der Integration, vorhandene Integrationsdefizite, deren Ursachen und Lösungsmöglichkeiten, klar und offensiv anzusprechen und dabei auch gruppenbezogene Verhaltensdefizite sowie kulturelle Ursachen wie die Religion nicht auszuklammern. Es ist ein Irrtum zu meinen, gesellschaftliche Probleme seien dadurch besser beherrschbar, dass man sie gar nicht oder nur indirekt anspricht und ja keine Schuldigen benennt. Es stört mich auch gar nicht, wenn Bade beklagt, dass durch mein Buch der Integrationspessimismus in der Bevölkerung gewachsen sei. Ein durch Realismus und Sachverhaltskenntnis geprägter Pessimismus ist allemal besser und für die Zukunft zielführender als ein durch Wunschdenken und Unkenntnis geprägter Optimismus. Wunschdenken, Unkenntnis und dadurch geprägte Fehlentscheidungen stehen nämlich am Beginn der meisten vom Menschen verursachten Katastrophen. Dazu müssen wir uns doch nur die konzeptionellen und politischen Geisterfahrten rund um die friedliche Nutzung der Kernenergie oder die Rettung der griechischen Staatsfinanzen anschauen. Im Übrigen, auf der kritischen Seite zu irren, ist allemal gesellschaftlich produktiver, als vorhandene Probleme schönfärberisch kleinzureden. Unschicklich im Sinne Klaus Bades ist es wohl auch, wenn ich an dieser Stelle die Ergebnisse einer aktuellen repräsentativen Umfrage unter den türkischen Migranten in Deutschland wiedergebe. Nicht einmal die Hälfte von ihnen bezeichnet ihre Deutschkenntnisse selbst als gut. Gut 40% von ihnen haben von der Diskussion um Thilo Sarrazins Buch nichts mitbekommen. Von denen, die etwas mitbekommen haben, stimmt immerhin jeder Sechste Sarrazin zu. Fast die Hälfte der Türken hat seltener als einmal in der Woche Kontakt zu Deutschen. 40% möchten am liebsten nur mit Türken zusammen sein. Fast jeder Dritte gibt an, sofort in die Türkei zurückzugehen, wenn es in Deutschland keine Unterstützung bei Arbeitslosigkeit mehr gibt. Davon findet sich im Jahresgutachten 2011 des Sachverständigenrats für Integration und Migration nichts. Es wäre womöglich geeignet, den Integrationspessimismus zu verstärken und gruppenbezogenes Misstrauen zu schüren. Eine vergleichbare Wirklichkeitsverweigerung betreibt auch Cem Özdemir, Bundesvorsitzender der Grünen, indem er glatt verneint, dass die Integrationsprobleme muslimischer Migranten etwas mit dem Islam zu tun haben könnten und behauptet, sie hätten ausschließlich soziale Ursachen. Es ist immer schade und für die Qualität der Willensbildung meistens schädlich, wenn politische Opportunität aktive Politiker in eine falsche Analyse treibt. Die niedrigere Erwerbsbeteiligung und die höhere Transferabhängigkeit muslimischer Migranten sind vor allem eine Folge niedrigerer Qualifikationen, die wiederum auf eine schlechtere Bildungsleistung zurückzuführen sind. Anders als Cem Özdemir und offenbar auch Klaus Bade meinen, Ist das Zurückbleiben muslimischer Migranten im Bildungsbereich aber letztlich kein soziales, sondern ein im Islam verwurzeltes kulturelles Phänomen. Die Herkunft aus dem islamischen Kulturkreis ist von den durchschnittlich schlechteren Bildungsleistungen nämlich in der Praxis kaum zu trennen. Cornelia Flader, Leiterin einer Brennpunktschule in Berlin-Wedding, kann verstehen, dass viele Deutsche und sogar eine Reihe türkischer Eltern ihre Schule ablehnen und sagt, Zitat, für diese Ablehnung gibt es viele Gründe. Zum einen könnte es Eltern abstoßen, wenn etliche türkische und arabische Familien großen Druck auf andere Eltern ausüben, ihre Kinder in die Moschee zu schicken oder Mädchen das Kopftuch zu verordnen. Ich kenne türkische Eltern, die sagen, dass sie diesen Druck als unangenehm empfinden. Deutschen Eltern geht das sicher ebenso. Ein weiterer Grund ist die Angst der Eltern davor, dass an unserer Schule das Bildungsniveau nicht so hoch sein könnte wie an einer Schule mit einer besseren Durchmischung der Kinder. Viele haben auch Angst vor verbaler und körperlicher Gewalt auf dem Schulhof. Der Anteil von Kindern nicht deutscher Herkunft dürfte höchstens 50% betragen. Zitat Ende.